Texter, nehme Kokain, trink dabei Cerveza, sitze im Essen, das Leben eines Rapstars, daneben deine Schwester und du daneben im Vectra. Singt oder singt es, ein Gangster, der Geld hat. Du kommst im Ferrari, doch er ist von deinen Eltern. Film Bitches erkennen mich, auch wenn sie No Angel ist. Ich fick Bitches aus Miami, Mann und Los Angeles. Events mit Rihanna, Gangbang Sierra. Du features ihn, ich hab mehr Geld als Jewel Santana. Mit der Gun unterwegs, jung, brutal, gut aussehend. Und du fragst, ist der Banger heute völlig durchgedreht? Deutsche Rapper, ich kann diese Penner nicht mehr sehen. Hör es auf, wenn jeder eurer Mütter bläst. Ich verbrenne Scheine, während du Münzen zählst. Scheiß auf Geld, ich will, dass ihr auf der Brücke schlägt. Baby, ich bin ein Killer, ein abgefuckter Killer. Sowas wie mich nennt man ein Killer. Und jeder weiß, ich bin ein Killer. Sowas wie mich nennt man ein Killer. Und jeder weiß, ich bin ein Killer. Miami in Manila, ich bin ein Killer. Es hat sich nichts geändert, ich ficke weiter Mütter. Mache so viel Scheine, Brieftasche ohne Münzfach. Hab immer noch kein Twitter, den Körper eines Strippers. Mein Konto war gefickt, jetzt ist es schwanger und wird dicker. Du schießt in den Blick auf mich, denkst, dass du ein Gangster bist. Doch was bringt dir das, wenn du schwarz war, in den der S-Bahn sitzt? Ich bin Drogenhändler Rich, nimm heute Michaela mit. Dann weiß sie, was ein Banger ist, vor allem, dass er länger fällt. Ich fick Schlampen in Bikinis heut, Taschen voller Billy Boys. Ich komm im Lamborghini läuft. Und ich bin Mrs. Ellis unterwegs. Und du fragst, ist der Banger heute völlig durchgedreht? Deutsche Rapper, ich kann diese Penner nicht mehr sehen. Hör es auf, wenn jeder eurer Mütter bläst. Ich verbrenne Scheine, während du Münzen zählst. Scheiß auf Geld, ich will, dass ihr auf der Brücke. Baby, ich bin ein Killer, ein abgefuckter Killer. Sowas wie mich nennt man ein Killer. Und jeder weiß, ich bin ein Killer. Miami in Manila, ich bin ein Killer. Ein abgefuckter Killer. Sowas wie mich nennt man ein Killer. Und jeder weiß, ich bin ein Killer. Miami in Manila, ich bin ein Killer. Man also, wenn man 38er Bizeps hat und lange nicht trainiert hat. Aber weißt du was? Ich fick deine Mutter!